Deutschlandfunk Kultur Interview. Wer war schuld an den drei Kugeln aus dem Lauf des Josef Bachmann? Drei Kugeln auf Rudi Dutschke, ein blutiges Attentat. Wir haben genau gesehen, wer da geschossen hat. Die Kugel Nummer 1 kam aus Springers Zeitungswald. Ihr habt dem Mann die Groschen auch noch dafür bezahlt. Ach Deutschland, deine Mörder, es ist das Heil. Der Liedermacher Wolf Biermann hat damals ausgedrückt, was viele dachten. Springers Hetze, also die scharfen Kommentare, vor allem in der Bild-Zeitung, auch in anderen Blättern des Verlages, hatten ihren Anteil an der Stimmung, die Bachmann, den Attentäter, aufgestachelt hatte. Marek Dutschke, ist Springer, sind Bild und Bams und Welt heute noch Blätter, die Sie aufregen können? Oder ist das auch eine Linie, die... Ich muss ehrlich sein, ich lese die jetzt nicht. Mhm. Aber man kriegt es natürlich schon mit, wenn die manchmal so eine Kampagnen fahren, das kann schon aufregen. Also auch, ja, also ich kann mich erinnern, auch in meiner eher politischeren Zeit, dass da schon die Bild-Zeitung auch manchmal richtig Stimmung gegen die Grünen gemacht hat. Also teilweise am Rand des, was ich sagen würde, wo man die vielleicht auch vom Presserat vorführen müsste. Aber also ja, die können noch aufregen. Ist vielleicht alles Kinkerlitzchen im Vergleich zu einem anderen großen neuen Feindbild, das sich gerade aufbaut und das unter Beobachtung gekommen ist. Facebook steht gerade am öffentlichen Pranger. Das soziale Netzwerk und der lockere Umgang mit den Daten. Heute muss sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg erneut fragen. Jetzt im amerikanischen Abgeordnetenhaus stellen gestern intensive Fragen des Senats. Marek, ist Facebook das neue Springer? Ja, das Problem damit ist natürlich, Facebook kommt so unpolitisch daher. Ne? Da soll jeder sozusagen seinen Raum bekommen, die politische Position zu vertreten. Aber letztendlich, was sie mit den Daten machen, das ist, kann man durchaus natürlich kritisch sehen. Und auch als, naja, weiß nicht, ob das mal eine feindliche Handlung, aber die sammeln Daten, die wirklich Wahlen beeinflussen können. Und das ist gefährlich. Was hätte Rudi gesagt? Facebook zerschlagen? Ja, auf jeden Fall. Also dieser Vergleich. Würde er die ganze SDS-Studentenkampagne heute über Facebook fahren? Also wenn wir gerade Rudi in diesen Ende der 60er Jahren, ich glaube, da könnte man durchaus diese Parallele von Springers Zeitungsmacht, die ja ungefähr 3/4 des Berliner Zeitungsmarkt dominierte, und was Facebook natürlich in den sozialen Medien bewerkstelligt. Ich glaube, diese Parallele kann man durchaus ziehen. Marek Dutschke, wir sind hier fast am Ende dieser Sendezeit, dieser Stunde, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Vielen Dank schon mal für den Besuch. Sie können mit mir gemeinsam teasen, denn natürlich gibt es heute noch viel bei uns im Programm zu diesem Jahrestag. Unter anderem, und da wurden Sie auch interviewt von meinem Kollegen, die Dutschkes und Luckenwalde heute 19:30 in den Zeitfragen. Was fällt Ihnen bei Luckenwalde sofort ein? Naja, ich habe ja weiterhin große Verbindungen dahin. Mein Onkel und seine Frau, die wohnen da weiterhin. Ich bin da auch regelmäßig. Und inzwischen ist Luckenwalde so ein bisschen Boomtown geworden, weil auch viele, die sich in Berlin keine Wohnung leisten können, ziehen nach Luckenwalde und sind gut mit der Regionalbahn angebunden. Also Luckenwalde ist was. Also da kann man auch gerne mal hinfahren.